Väter weicht, weicht all ihr Übeltäter, weicht all ihr Übeltäter, weicht, weicht, weicht, weicht, weicht all ihr Übeltäter. Mein Jesus tröstet mich, mein Jesus tröstet mich. Mein Jesus tröstet mich, weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet mich. Ihr lässt nach Tränen und nach Wein die Freude Sonne wieder schein, die Freude Sonne. Das Trübsalswetter ändert sich. Das Trübsalswetter ändert sich. Die Feinde müssen plötzlich, plötzlich fallen und ihre Pfeile rückwärts brauen. Weicht all ihr Übeltäter, weicht all ihr Übeltäter, weicht, weicht, weicht, weicht, weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet. Weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet mich.